Zurzeit hat die südkoreanische Regierung vor, den US-amerikanischen Frachter Rhein Victory zu kaufen und somit ein neues Theater zu inszenieren. Der Frachter Rhein Victory ist eines von den Schiffen, die im vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg für die Abzugsoperation von Hungnam eingesetzt worden waren, bei der die US-Imperialisten auf der Flucht durch den erneuten Angriff der koreanischen Volksarmee durch die Bedrohung mit Atombomben die Tefalka-Bürger nach Südkorea verschleppt hatten. Die südkoreanische Regierung redet von der Bedeutung des Friedens und will den Zeugen der unverschämten Taten des US-Imperialismus, der die koreanische Nation in zwei geteilt hat und ihr großes Unglück und Leiden zufügt, mit enormer Summe Blutsteuer kaufen. Das ist eine unbesonnene Tat der bösen Landesverräter ohne Blut und Seele der Nation.